In den Jahren seit der McKinley-Tragödie hatte Petrosino bei einigen Fällen eng mit dem Secret Service zusammengearbeitet, unter anderem beim Fassmord. Italienische Kriminelle waren oft in Fälscherei verwickelt. Auch manche Banden der Black Hand versuchten sich darin. Im Laufe der Jahre war Petrosino zu der Überzeugung gelangt, dass die Leiter der New Yorker Dienststelle des Secret Service die Namen so gut wie jedes Mannes kannten, der mit der Black Hand zu tun hatte. Auf den ersten Blick wirkte das absurd. Wieso sollte der Secret Service die Mitglieder des Bundes kennen, aber nicht gegen sie vorgehen? Allerdings hatte Petrosino eine unanfechtbare Quelle, die Behörde selbst. An einem heißen Augusttag im Jahre 1904 erreichte ein Eilbrief das Büro von Joel M. Marks, dem stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt von New York. Der umtriebige Strafverfolger hatte es auf Italiener abgesehen, die gefälschte Staatsbürgerschaftsdokumente verkauften. Dutzende dieser Verbrecher saßen mittlerweile hinter Schloss und Riegel. In dem Brief stand: »Mr. Marks, ich warte gestern auf Sie vor Tür. Ich sehe Sie, aber ich gebe noch eine Chance. Wenn Sie nicht aufhören, wir bringen Sie um. Und die italienischen Detectives. Lassen Sie die armen Leute frei. Wenn Sie nicht aufhören, wir töten Sie und Ihre Kinder. Rache.« Unterzeichnet war der Brief mit einem Pfeil, flankiert von zwei Kreuzen, wohlbekannte Symbole der Black Hand. Der Secret Service stellte mehrere Leute zu Marks Büro ab und der setzte sie sofort auf den Fall an. Zum ersten Mal hat sich die Black Hand in den Zuständigkeitsbereich des Secret Service gewagt, sagte er der Tribune auf der Titelseite. Meine Männer sind der Bande dicht auf den Fersen und werden sie zeitnah zerschlagen. Das mit dem Zuständigkeitsbereich war jedoch gelogen. Der Secret Service war gemäß seiner Satzung nicht bevollmächtigt zur Verfolgung von Kriminellen, die Staatsbedienstete bedrohten. Marx hatte seine Männer schlicht dazu verpflichtet, gegen die Bedrohung wichtiger allgemeiner Interessen vorzugehen, seiner eigenen. Petrosino dürfte diese Nachricht irritiert haben. Seine Leute und er hatten hunderte Todesdrohungen von der Black Hand erhalten und nie hatte die Behörde sich erboten, die Verbrecher zur Strecke zu bringen. Doch es folgte eine noch verblüffendere Neuigkeit. Marx erklärte nämlich, der Secret Service führe ausführliche Akten über den Bund. »Wir haben die Beschreibung«, so sagte er, »von so gut wie jedem Mitglied der Black Hand.« Das war ziemlich sicher Prahlerei. Der Bund hatte in New York tausende Mitglieder, täglich kamen neue hinzu. Unmöglich hätte der Secret Service sie alle kennen können. Das einzige annähernd vollständige Archiv befand sich in Petrosinos Kopf und das wuchs permanent. Dennoch hatte die Behörde offensichtlich ein Auge auf die Black Hand geworfen und kannte womöglich deren Schlüsselfiguren. Diese Informationen wären für das Italian Squad von unschätzbarem Wert gewesen.